Hallo und herzlich willkommen zum Zündfunk, sagt Achim 60 Bogdan. Wir kümmern uns an dieser Stelle immer wieder um ungewöhnliche Listen der Popmusik. Meine Liste heute basiert auf der Erkenntnis, dass es manchmal im Leben besser ist, zu schweigen. Listen. Listen. The Sound of Silence. Die besten Pausen in Popsongs. Sendung von Achim Bogdan. Jeder kennt Songs mit Pausen drin, die so tun, als ob sie aufhören, aber noch ewig weitergehen, die einen falschen Schluss haben oder ein Break mittendrin als Hinhörer. Ein paar der besten Pausensongs will ich euch heute vorstellen, aber definitiv ohne Anspruch auf Vollständigkeit. Es ist nämlich wie ein Fass ohne Boden. Je länger ich zum Thema recherchiert habe, desto mehr Pausen in Popsongs sind mir ein- und aufgefallen. Im Hintergrund läuft übrigens ein Track aus dem Album Pause von dem Elektroprojekt Fortet. Und wir beginnen gleich mal mit einer der bekanntesten Pausen der Rockmusik. Wir sprechen von den Beatles und Strawberry Fields. Erschienen im Februar 1967, also vor genau 50 Jahren. Die Blaupause aller Pausen. Nach etwa 3 Minuten 30 blendet das Lied aus. Es folgt ein Loch von 5 Sekunden, das einem wie eine Ewigkeit vorkommt. Im Hintergrund hört man leise die Stimme von John Lennon, der so etwas sagt wie Cranberry Sauce. Verschwörungstheoretiker hören dagegen ein I buried Paul, ich habe Paul bestattet. Danach kehrt der Song nochmal zurück. Gut zuhören bitte, vor allem am Schluss. Pause Nummer 1. Die psychedelische Beatles-Pause. Let me take you down. Forever. Die Beatles und Strawberry Fields, 50 Jahre alt und einer der ersten Songs mit einer langen Pause drin. Die Beatles haben das geliebt und in ihren psychedelischen Jahren häufig praktiziert. Auch in Songs wie Hello Goodbye, Rain oder Helter Skelter und einigen anderen finden sich die Pausen. Ab 1970 haben die Beatles dieses System so verinnerlicht, dass sie für immer Pause gemacht haben. Leider. Die Beach Boys galten ja bei manchen nur als lahme US-Antwort auf die Beatles. Mal abgesehen davon, dass ihnen das sicher nicht gerecht wird, haben die Beach Boys schon früher als die Beatles mit Pausen experimentiert. Zum Beispiel 1964 in dem Albumtrack Drive In. Besonders lang waren die Pausen in ihrer darauffolgenden Single The Little Girl I Once Knew. Jeweils handgestoppte 3 Sekunden 37 stoppt das Lied. Zweimal. Zeit, um kurz surfen zu gehen, bevor man weiterhört. Pause Nummer 2. Die Surf-Pause. Zündfunk auf Bayern 2. Das waren unverkennbar die Beach Boys, die vielleicht erste berühmte Band, die mit Pausen in der Popmusik experimentiert hat. Um etwa die gleiche Zeit, 1965, gab es den Song Keep on Dancing von den Gentrys. Die Band aus Memphis kam damit auf Platz 4 der US-Charts. Es war ihr größter Hit. Das Problem war nur, der Song war mit 1 Minute 33 eigentlich zu kurz für das damalige Maß von Songs. Die Single hätte so keiner gekauft. Als man das im Studio merkte, fügte man an das Ende eine ganz kurze Pause und dann wurde der Refrain noch 50 Sekunden lang wiederholt und wiederholt und verlängert. Pause Nummer 3. Die ganz pragmatische Verlängerungspause. I keep on dancing, dancing and I keep on Keep on dancing and a friend. Keep on Die Gentrys aus dem Jahr 1965 mit ihrem einzigen Hit Keep on Dancing, den die Bay City Rollers 6 Jahre später coverten und zum Hit in UK machten. Die Gentrys lösten sich übrigens Anfang der 70er Jahre auf. Sänger Jimmy Hart startete eine zweite, viel größere Karriere. Er wurde erst Wrestler unter dem Künstlernamen The Mouth of the South. Dann wurde er Wrestling Manager, unter anderem von Hulk Hogan. Und als Legende des Wrestling ist er bis heute in den USA weltberühmt. Exkurs beendet. Weiter mit den Pausen in der Popmusik. Eine der bekanntesten Pausen der Popmusik und vielleicht eine der emotionalsten ist Bernadette von den Four Tops, eine Motown-Soul-Nummer, die 1967 ein großer Hit war. Der Schlüssel zum Erfolg liegt meiner Meinung nach in der Pause. Nach etwa 2 Minuten singt der Frauenchor eine langgezogene Note, die Band setzt aus, Pause, Sänger Levi Stubbs schreit laut Bernadette und der Song geht weiter. Pause Nummer 4. Die dramatische Pause im Komm, zurück zu mir Liebeslied. Tops, neben den Contours eine der Motown-Bands, die schon sehr früh mit falschen Enden von Songs experimentierten. Ganz viele Bands hatten bald schon ihre eigene Pause im Song. Die Trogs zum Beispiel mit Wild Thing. I want to know for sure. Come on, hold me tight. Sehr bekannt sind auch die 3-Sekunden-Unterbrechung in Monday, Monday von den Mamas and Papas. Und auch Elvis Presley bekam seine Pause. Nach seinen Hollywood-Filmjahren, die künstlerisch in die Sackgasse führten, war sein erster richtig großer Comeback-Hit der Song Suspicious Minds im Jahr 1969. Eine Abtempo-Nummer, die zu schnell war, um sie mit einem richtigen Schluss abzubremsen. Also entschied man sich im Studio, den Song auszublenden, bis er ganz weg ist und dann nochmal wiederkommen zu lassen. Obwohl ich den Trick kenne, schrecke ich jedes Mal zurück, wenn plötzlich Elvis wieder da ist. Die meisten Radiostationen in den USA haben damals gleich beim ersten Fade-Out weggeblendet. Wir dagegen spielen aus. Pause Nummer 5. Die Elvis hat auch seine Pause. Pause. We're caught in a trap. I can't walk out. Because I love you too much, baby. Why can't you see what you're doing to me? When you don't believe a word I say, we can't go on together with suspicious. Because I love you too much, baby. Elvis und Suspicious Minds. Ihr hört den Zündfunk hier auf Bayern 2. Heute mit Achim 60 Bogdan und einer Stunde über die Pause in der Popmusik. Wir haben übrigens hier beim Bayerischen Rundfunk ein automatisches System. Wenn eine Pause zu lange ist, schaltet sich automatisch ein Ersatzprogramm ein, weil man davon ausgeht, dass eine Havarie passiert ist oder der Sprecher eingeschlafen ist. Falls also im weiteren Verlauf dieser Sendung plötzlich etwas ganz anderes kommt, ihr wisst warum. In den 60s war die Pause im langjährigen Vergleich überproportional oft in der Rockmusik als Stilmittel zu hören. Aber die Pause spielte auch in den 70er Jahren eine große Rolle, zum Beispiel in dem Song Needles in the Camel's Eye von Brian Eno. Da ist es nicht mal nur eine Pause, sondern gleich vier. Pause Nummer 6. Die Pause im Prog-Rock-Art-Pop. Brian Eno aus dem Jahr 1974 mit seiner Vierfachpause. Im Punk und Proto-Punk kam noch etwas anderes dazu. Die Pause wurde zum Teil inhaltlich in die Songs mit einbezogen. Zum Beispiel Per Ubu. Die Band aus Cleveland, Ohio, hat in ihrer Außenseiterhymne The Final Solution folgende Zeile besungen. Guitars sound like a nuclear destruction. Die Gitarren klingen wie eine atomare Zerstörung. Und nach dieser Zeile setzt eine Pause von 3 Sekunden ein, die genau diese Stille nach einem Atomschlag darstellt. Zu hören nach 2 Minuten 27. Pause Nummer 7. Die bildliche Pause nach der Nuklearkatastrophe. The girls won't touch me cause I've got a misdirection. We'll be right back. Père Ubu 1976 mit Final Solution. Und dann folgte Punk. Beispiele für Pausen gibt es auch hier, zum Beispiel im Song Bodies von den Sex Pistols. Wir springen aber schon in die 80er und zwar nach Sunderland in Nordengland. Von dort kamen einst die Toy Dolls, eine Fun-Punk-Band, die vor allem durch ihren einen großen Hit bekannt wurde. Nelly the Elephant, ein Kinderlied, das mit seinen Pausen zum absoluten Partykracher und Top-10-Hit in England im Jahr 1984 wurde. In diese Pausen hinein kommt immer wieder das markante Oh, Auftakt für die nächste Pogo-Runde und in den Applaus der Leute spricht Sänger Olga das typisch englische Danke. So sagt man nämlich im Norden Ta. Pause Nummer 8, die Pogo-Pause. This one's called Nelly the Elephant. To Bombay, a travelling circus came. They brought an intelligent elephant, and Nelly was her name. One dark night, she slipped her iron chain, and off she ran to Hindustan and was never seen again. Night by night, she danced to the circus band. When Nelly was leading the big parade, she looked so proud and grand. No more tricks for Nelly to perform. They taught her how to take a bow, and she took the crowd by storm. Toy Dolls und Nelly the Elephant. Es gibt etliche Songs in der Rockgeschichte, die verdanken der Pause ihren Erfolg, ihren Wiedererkennungswert. Das ist quasi der Unique Selling Point. Bei Blister in the Sun von den Violent Femmes ist das auch der Fall. Der Song wird leiser und leiser. Sänger Gordon Gano flüstert nur noch. Bis heute legen das DJs auf und verstärken den Effekt, indem sie den Pegel noch weiter runterdrehen. Und dann, 23 Sekunden vor dem Ende, reißt man den Regler hoch, das Lied ist wieder da, die Tanzfläche explodiert. Eine der effektivsten Pausen der Popgeschichte. Pause Nummer 9. Die Spannungsaufbaupause. Der Zündfunk auf Bayern 2 mit The Sound of Silence, einer Liste der besten Pausen in Popsongs. Wir sind in den 80er Jahren stehen geblieben. In England war das Ska-Revival ganz groß mit Bands wie Madness oder den Specials oder The Beat. Die haben in einem Song die Pause sogar inhaltlich zum Metathema gemacht. Ranking Full Stop heißt die Nummer. Die Pause ist hier Programm. Pause Nummer 10. Die Pause als Thema im Text. Do it. The Beat oder The English Beat, wie sie wegen Namensschreitereien auch oft genannt wurden, und Ranking Full Stop. Wir kommen zu Morrissey und den Smiths. Die einzige Single vom Album Meat is Murder war der Song That Joke Isn't Funny Anymore. Eine Ballade, die traurig vor sich hin dreut, die dann irgendwann langsam verschwindet, sekundenlang weg ist und wiederkommt. Wie ein trauriger Gedanke, der nicht enden will. Wie ein Herbsttag, an dem die Wolken ganz kurz die Sonne durchlassen, bevor die nächste Wolkenfront alles wieder verdunkelt. Pause Nummer 11. Die depressive Grübelpause. Park the car at the side of the road. You should know time's tide will smother you. And I will too. When you left without people, you feel so very lonely. Their only desire is to die. But I'm afraid it doesn't make me smile. Willkommen im Schwermut Forest. die Smiths und That Joke Isn't Funny Anymore mit der Instrumentalcoda nach der Pause. Schon Mozart sagte, der stärkste Effekt in der Musik ist es, wenn keine Musik kommt. Die Pause hat also eine lange Vorgeschichte, auch in der klassischen Musik wimmelt es von Pausen. Als Grunge und Indie ganz groß waren in den 90ern, da hatte die Pause wieder Konjunktur. Das Schräge, Unerwartete war Programm und schlägt sich in etlichen Songs nieder. Einer der schönsten ist für mich das zeitlose Cannonball von den Breeders. Für NME und Melody Maker war das die Single des Jahres 1993. Und ein Teil der Dynamik dieses Songs entsteht neben dem wunderbaren Basslauf durch die 2,5 Sekunden lange Pause nach 2 Minuten. Pause Nummer 12. Die 90er Jahre Alternative Pause. Breeders. Und wir bleiben im Alternative. Pavement aus den USA waren und sind bis heute eine stilbildende Band. Ihre verschrobenen Melodien und Rhythmen finden sich auch bis heute bei ganz vielen Indie-Bands. Und die Pavement-Pausen sind legendär. Ein schönes Beispiel dafür ist der Song Shady Lane, der immer wieder so tut, als wäre er jetzt aber auch endgültig vorbei. Pause Nummer 13. Die Pause, die mehrfach ein Ende antäuscht. Blinded with the chancer, we had oysters and dry lancers, and the check when it arrived, we went Dutch, Dutch, Dutch.